Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 341, Liebes Tagebuch. Das Thema heute, Journale und Tagebücher, ja, gibt ja sehr viele Apps davon. So ein paar habe ich und auch in einem Artikel von Android Central die Jungs dort ein bisschen unter die Lupe genommen, ja. Und es gibt auch Alternativen dazu. Braucht man vielleicht gar keine App zu installieren, ja. Bei den News, ja, sieht's die Woche ein bisschen mau aus, aber ich habe auch noch, weiß nicht, warum ich das bei den News habe, aber egal, ich habe auch noch das Tautronics ANC, also das aktive Geräuschunterdrückungs In-Ear-Headset getestet, ja. Ja, in der Community ging's auch rund und eine App der Woche, ja, habe ich so kurz und knapp gefunden, ja, Wahnsinn. War bis gerade eben noch nicht sicher. Ja, ich komme mal zum Thema Journale und Tagebücher. Ja, ich bin auf einen Artikel gestoßen, nicht auf Android Central, sondern auf Talk Android. Jetzt hätte ich fast schon hier falsche Lorbeeren verteilt, ja. Und die haben so ein paar Apps unter die Lupe genommen, zumindest mal kurz angetestet. Gratitude Journal, Moleskine Journal, Day Journal und Minute Journal und Personal Journal und Mirror. Ja, genau. Mich hat es gewundert, dass die nicht andere Apps da getestet haben. Die sind alle recht okay, ja. Vor allem hervorheben kann man durchaus das Moleskine Journal, ja. Und zwar warum die Moleskine Notizbücher, also die Offline Notizbücher, ja, die sind ja recht beliebt, die sind ja einigermaßen robust, haben einigermaßen gutes Papier und so, ja, und sagen wir mal in diesem Stil, tatsächlich in diesem Stil, in diesem Design und diesem, ja, so sagen die zumindest mal, Look and Feel, ja, haben die eine App gemacht, die eben so anmutet wie so ein Moleskine-Notizbuch. Ja, jetzt kann man das natürlich, klar, das ist eine Spielerei, aber optisch ist es tatsächlich so, dass man sich da, sagen wir mal, zu Hause fühlt, ja, gewisserweise. Die Umsetzung, die technische, ja, lässt ein klein wenig zu wünschen übrig, weil es eben von der Bedienung her manchmal ein bisschen kompliziert ist. Nichtsdestotrotz kann man damit richtig gute Notizen machen, ja, und hat dann eben dieses Gefühl eines normalen Offline-Notizbuchs. Ja, dann Day Journal ist sicherlich auch erwähnenswert, weil es eben recht übersichtlich ist, ja, und da kann man sehr viele Sachen einbinden, Multimedia-Sachen, Wetter übrigens, das ist auch sehr schön, und hat dann auch eine tolle Übersicht, ja. Ansonsten, naja, was soll ich denn das sagen, hat es halt das Problem, was solche Apps oft haben, nämlich der Export. Ja, man kann die Daten schön in verschiedenen Formaten rausbringen, man kann die Einträge tatsächlich sogar per Sharing weiterverteilen, aber man hat eben immer noch generell das Problem mit der Synchronisation. Ja. Der nächste Kritikpunkt bei all diesen Apps ist sicherlich der Datenschutz. Wenn man das tatsächlich als Tagebuch benutzt, ja, dann muss man da wirklich sich drüber klar sein. Entweder schreibt man das Tagebuch nicht so frei von der Leber weg, ja, oder man lässt es am besten nicht online. Das heißt auch nicht, also privat online, ja, also man lässt es aus dem Internet raus und man tut es auch nicht aufs Handy. Ja. Jetzt ist das natürlich das Problem. Erstmal gibt es viele Leute, die eben gar keinen Desktop mehr haben, beziehungsweise mit dem nicht mehr arbeiten wollen. Und gerade sowas wie Notiz, so ein Diary, ja, ist natürlich da vielleicht etwas besser sogar, wenn man das auf dem Smartphone führt. Ja, da hat man alle seine Sachen schon, die Fotos etc. Und kann es dann schön machen. Aber es ist halt sehr, sehr wichtig, dass da der Datenschutz gewährleistet ist. Das heißt, eine App, bei der die Daten verschlüsselt abgelegt werden, wäre es schon mal nicht schlecht. Ja. Aber mit der Online-Geschichte, da muss man sich drüber klar sein. Also die meisten Apps hier, die nutzen Online-Funktionalität. Das heißt, irgendwo wird es auch in der Cloud mit gespeichert. Ja. Da muss man sich drüber klar sein, ja, das kann man natürlich machen. Man hat ja auch gewisse Rechte, ja, nur wenn eben mal wenn die Leute eben da oder wenn jemand da an den Account rankommt, dann hat man die Einträge. Wie sieht's aus mit Behörden? Ich meine, sind wir mal ehrlich, manche haben nun mal halt ein paar Geheimnisse, ja. Ich meine, wenn das nicht der Fall ist, also ich könnte mein Leben komplett veröffentlichen, ja, außer vielleicht ein paar Strafzettel wegen falsch parken, wäre da nichts dabei, ja, groß. auf der anderen Seite ist es natürlich oftmals schon gar nicht mehr so durchsichtig, wer was wann wie macht und ob das erlaubt ist oder verboten ist. Und jetzt stell mal vor, die so Behörden haben Zugriff auf dieses Ding. Ja. Man weiß ja schon, dass Google auch schon mal Informationen über vom Mail-Account rausgegeben hat an Strafverfolgungsbehörden bei bestimmten Sachen. Ja. Das kann man richtig oder falsch finden, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn man ein ganz, ganz, ganz, ganz privates Tagebuch führt mit den tiefsten Geheimnissen, ist es vielleicht nicht gut, das generell in der Cloud zu speichern. Ja. Das sag sogar ich. Wahnsinn, ne? Wer damit aber keine Bedenken hat, der hat natürlich alle Türen offen. Wahnsinn. Ja, da komme ich auch gleich nochmal dazu. Da kann man wirklich ganz, ganz tolle Sachen machen. Wahnsinnig tolle Tagebücher gestalten und so. Ohne, dass man sogar überhaupt eine App drauf hat. Also diese Apps hier, ich lasse den Artikel mal verlinkt, die sind auf jeden Fall schon mal recht gut, mehr oder minder. Ja, ein paar fehlen mir da drin, ja. Beispielsweise bei den Alternativen habe ich aufgeführt Memoirs, Diary war auch mal App der Woche im Uncast. Also da sind wirklich alle Funktionen drin, die man sich nur vorstellen kann, die man braucht. Sei es jetzt beim Hinzufügen von Bilder, Wetterdaten, Videos. Man kann Kontakte, Notizen speziell nochmal einfügen in die entsprechenden Einträge. Also man kann ein richtiges Kompendium aus seinem Tagebuch machen. Ja. Man hat eine schöne Übersicht, eine Kalenderübersicht, wo die einzelnen Einträge dann auch markiert sind. Ja, ist ja so, dass man nicht immer jeden Tag sowas macht. Jedenfalls die meisten Menschen machen das nicht jeden Tag. Man kann Orte speichern als Karte quasi einblenden über Google Maps. Ja, Wahnsinn, auch das macht riesigen Spaß. Zum Beispiel gerade, wenn man irgendwo in Urlaub ist, ja, dann kann man den Ort eben angeben und dann sieht man sofort in diesem Eintrag, wo man war und kann dann auch speziell auch noch Funktionen ausführen. Zum Beispiel dann weiter auf Maps gehen und sich den Ort mal angucken. Irre, was da für Möglichkeiten gibt. Ja, wie gesagt, die Funktion, auch die Bedienung finde ich einigermaßen gut. Wenn man so beim ersten Mal wird man natürlich ein bisschen von diesen Funktionen, die es da gibt, erschlagen, ja. Aber mit so ein ganz, ganz klein wenig Aufmerksamkeit findet man sich super schnell zurecht, weil es recht intuitiv gemacht ist, ja. Man kann es sowohl auf dem Smartphone nutzen, in der Porträtansicht. Man hat aber auch einen schönen Landscape-Modus für größere Geräte, wie zum Beispiel Tablets, wo dann der Bildschirm wirklich sehr gut ausgenutzt wird. Ja, also nicht nur sinnlos irgendwie Flächen sind, sondern das wird richtig schön ausgenutzt. Auch das ganz, ganz gut gemacht. Und somit ist es einer der besten oder die beste Diary-App, die es gibt, oder auch Journal-App. Man muss nicht unbedingt ein Tagebuch damit führen, man kann auch Journale damit führen, zum Beispiel Reisejournale etc. Ja, diese App hat auch einen Schutz mit Passwort und auch Datenverschlüsselung integriert. So, jetzt hat man aber das Problem immer noch mit diesem Export von Daten. Ja, das ist auch hier nicht so hundertprozentig gut gelöst, meiner Meinung nach. Man kann also ein volles Backup machen, nur nützt einem das jetzt nichts unbedingt. Man muss sich mal so vorstellen, so ein Tagebuch, das möchte man vielleicht auch noch in 20 Jahren lesen können. Wenn es die App vielleicht schon gar nicht mehr gibt und auch kein Smartphone mehr, auf dem die App läuft. Ach, so schnell kann das gehen. Ja? Da muss man rechtzeitig dann eben gucken, dass man die Daten in einem universellen Format rausbringen kann. Ja, da nützt einem nichts mehr mit ein normales Backup machen, Restoren. Da gibt's nichts mehr zum Restoren vielleicht in 20 Jahren. Ja. Nun, deswegen gibt's hier verschiedene Möglichkeiten, als RTF-Dokument beispielsweise es rauszuhauen, als Google Docs-Dokument, ja, mit den Bildern. Das ist vielleicht noch das Vernünftigste, um zumindest die Daten zu retten, ja. Aber das ist, also das mit dem Google Docs, das scheint einigermaßen zu funktionieren, aber nicht in der, sag ich mal, Originalqualität. Ja. Und das RTF-Dokument ist auch nicht wirklich geeignet. Somit bleibt es eben etwas schwierig, die Daten wieder vom Smartphone runter zu bekommen. Und das ist genau ein Riesenproblem, was man eben da hat bei diesen Apps. Ja. Also für ein Jahr, ein paar Jahre das Tagebuch zu führen, das ist kein Problem. Das können alle Apps ganz gut. Diese App besonders gut. Nur eben, das ist etwas Langwieriges. Ja, ich habe da Tagebücher, die sind auch schon ziemlich alt. Ja, das heißt nicht, dass ich alt bin. Okay, ja, also aufpassen, was ihr denkt. Ne? Aber trotzdem, ja, also wenn ich mir vorstelle, ich hätte damals zum Beispiel die Daten auf einem C64 auf Floppy Disk gespeichert, ja, dann hätte ich die schon ein paar Mal umkonvertieren müssen, was normal kein Problem ist. Nur wenn das jetzt ein Format ist, das es zum Beispiel eben nur mit dem einen Programm gibt, dann wäre das weg gewesen. Ich könnte vielleicht jetzt maximal noch mit dem Emulator das angucken, wenn ich es geschafft hätte, ja, und das war immer ein großes Problem, die Daten von einer 1541 Floppy Disk, die mit 1541 Laufwerk kompatibel ist, ja, Floppy Disk zu übertragen auf einen anderen Computer, ja, in einem lesbaren Format, so dass ich dann zum Beispiel eben das auf dem C64 Emulator mit diesem alten Programm benutzen könnte. Aber ihr seht, das ist sowas von abwegig, und die Daten wären da immer noch ziemlich eingeschlossen in diesem Emulator dann. Das ist also nicht wirklich das, was man haben will. Und manchmal sind die Daten dann weg. Also von daher muss ich sagen, Glück gehabt, dass ich damals das noch per Hand in ein Buch geschrieben habe. Und genau das ist eben auch ein Problem, was bei diesen ganzen Tagebücher-Krams, ja, immer wieder auftaucht. Ja. Komme ich aber gleich nochmal dazu. Ja. Alternativen sind dazu übrigens auch, wenn man zum Beispiel hauptsächlich gezeichnete Sachen machen will, gibt's von der Firma Bamboo, ja genau, die Firma Bamboo, die mit den Grafiktablets, eine App, Bamboo Paper nennt sich das. Damit kann man sehr, sehr gute Skizzen recht schnell machen. Auch, ich will auch mal sagen, malen könnte man damit auch. Ja. Auch Tablets werden da wieder vernünftig unterstützt. Das ist ja auch eine Sache, wenn man hier handschriftlich was schreibt, könnte man das zum Beispiel nehmen. Aber perfekt wäre das da nicht. Und für Bilder oder für Zeichnungen wäre das Bamboo Paper dann natürlich sehr, sehr schön. Was nix, also man könnte es auch zum Beispiel so machen mit Bamboo Paper, die Zeichnungen machen, dann exportieren als PNG, das geht. Das ist ja ein gutes Format. Und das könnte man dann in Memoirs zum Beispiel einfügen in das reguläre Tagebuch. Ja. Und eine Alternative, die aber, muss ich ganz ehrlich sagen, nur für die absoluten Fans von Emacs zu empfehlen ist, und zwar Mobile Org. Ja. Das ist, der Org-Mode ist ja ein beliebtes System, vielleicht auch noch Orgsly, Notes and To-Do-List könnte man vielleicht auch noch erwähnen. Ja. Also beide Programme, die aufbauen auf diesem Org-Mode von Emacs, ja, dem Texteditor. Und damit kann man das tatsächlich machen. Ja, da hat man also viel, wirklich viel, sogar richtige Kalenderfunktionen. Man kann ein Kalendarium, also auch ein Tagebuch führen, ja, und dann eben nutzen. Interessant ist, dass man hier viele Möglichkeiten hat, um das sicher mit dem Emacs zu synchronisieren. Zunächst mal über einen WebDAV-Server, einen Dropbox-Account könnte man nehmen, einen SSH-Server könnte man zum Beispiel an seiner Linux-Maschine machen und dann direkt vom Smartphone über diesen SSH-Server. Das wäre noch eines der sichersten Methoden, weil man dazu keine Internetverbindung im Prinzip braucht. Oder, also im Prinzip, ja, also ne, oder über die SD-Karte, auch das ist eine interessante Geschichte. Und wenn man denn eine hat. Die lokale Datenübertragung ist jedenfalls möglich und damit wäre das noch, sage ich mal, das, was noch maximal sicher wäre, allerdings nur begrenzt, denn Mobile.org speichert wie eben üblich diese Daten nicht verschlüsselt auf das Smartphone ab. Auf dem Smartphone liegen die im Klartext, ist ja auch ein Klartext, diese Org-Funktion, ja, definitiv. Und es bringt natürlich auch Einschränkungen mit, zum Beispiel Bilder einbinden wird ja nicht sehr einfach klappen oder gar nicht klappen auf Mobile, je nachdem. Mit dem Emacs ist es möglich, aber auch das ist eine Riesenarbeit. Also im Prinzip hat man da oftmals mehr Arbeit, das Tagebuch zu pflegen, als zu schreiben. Ja, also das Drumherum, wie das alles funktioniert, das Einbinden, da könnte man gleich einen HTML-Code stricken, ja, dafür. Also es ist nicht für jeden geeignet, aber es ist eine sichere Möglichkeit. Begrenzt sicher. Wie alles begrenzt sicher ist. Ja, und dann gibt's die ultimative Lösung, die aber nicht für jeden ist. Also wenn ihr Bedenken habt, alles in der Cloud zu speichern, ja, von eurem Tagebuch, dann könnt ihr diese Möglichkeit gleich ganz vergessen. Ja. Wenn euch das egal ist, dann habt ihr die beste Möglichkeit, ein Tagebuch zu führen überhaupt. Ich bin ja immer so ein Fan von diesen Tools zu nutzen, für etwas zu erreichen, ja, ohne dass man dafür für jeden Furz, sage ich mal, ein spezielles Tool braucht. Und das heißt, man braucht keine App für ein absolutes Top-Tagebuch zu führen. Ihr braucht nur Google Docs. Und das habt ihr auf eurem Smartphone ohne Probleme installiert, ja, und damit könnt ihr dann wunderbar agieren. Google Drive, Google Docs drauf oder vielleicht, komme ich gleich dann noch dazu, vielleicht noch Google Slides und Google Sheets. Das alles könnt ihr nämlich ganz einfach verwalten. Ihr macht ein Verzeichnis, Tagebuch, dort ein Unterverzeichnis zum Beispiel 2017. Ja, wenn ihr nicht viele Einträge habt, reicht das schon. Ansonsten könnt ihr es vielleicht auch noch nach Monaten aufteilen, also nochmal zum Beispiel Januar, Februar, März und so weiter, ja, einen Ordner machen und dort dann ein Dokument öffnen, ja, und entsprechend reinschreiben. Ihr könnt dann selbst entscheiden, ob ihr zum Beispiel einen kompletten Monat in einer Doc-Datei haben wollt oder ob ihr für jeden Tag eine einzelne Doc-Datei anlegt und dann braucht ihr eigentlich nur noch ein Datumsformat euch auszudenken. Ja, ich nehme für sowas immer Jahr, Monat, Tag, dann ist es schön sortiert in den Listen, ja. Und wenn ihr das dann macht, könnt ihr dann zum Beispiel, wie gesagt, für jeden Tag einen Doc-Datei machen. Was ihr damit machen könnt, ist wirklich super. Also zunächst mal könnt ihr euch einmalig ein Template erstellen. Dann werden die Einträge eben leichter. Ja, man kann ja wunderbar Templates erstellen. Das könnt ihr auch am Computer machen, wenn das auf dem Handy zu fricklich ist. Ja, geht am Computer, macht dort euer Template und das könnt ihr dann auch nutzen vom Smartphone aus. Wo ihr dann quasi nur noch die einzelnen Sachen einfüllen müssen. Selbst das könnt ihr noch zum Großteil automatisieren. Ja, sehr schön, so dass ihr also einfach nur die Einträge reinmachen könnt. Aber ihr habt maximale Flexibilität. Das heißt, ihr könnt Fotos reinpacken, ihr könnt Sounds reinpacken, Dateien, irgendwas. Ihr könnt alles damit reinmachen und somit habt ihr wirklich einen kompletten Überblick über die Sachen, die ihr dann zum Beispiel in einem gewissen Zeitraum gemacht habt. Ja. Ihr könnt auch die Bilder direkt in diesen Ordner zum Beispiel reinlegen, ebenfalls einfach benennen mit einem festgelegten Datumsformat. Ja. Dann braucht ihr nicht nach Daten sortieren zu lassen. Ja. Und dann habt ihr alles an eurem Platz, ja, Audioaufnahmen, Videoaufnahmen, Bildaufnahmen. Das Interessante ist, wenn ihr, also jetzt die Bilder könnt ihr einfach reinlegen, ja, also kann ja sein, dass ihr zum Beispiel jetzt sagt, für den Tag mache ich gar kein großes Geschreibsel, ich mache einfach ein Bild und das ist das der Eintrag für heute fertig. Ne? Dann braucht ihr hier gar nicht mit Google Docs rumzumachen, sondern ihr legt einfach das Bild in das Verzeichnis rein, das entsprechende fertig. Ja. Das könnt ihr sogar vom Smartphone überall tun, mit dem Google Drive. Also einfacher geht's nicht mehr. Aber ihr könnt auch noch die Bilder eben mit einer, also eine Doc-Datei machen und die Bilder dort einfügen. Also zum Beispiel, wenn ihr die Bilder mit dem Smartphone gemacht habt, zack, braucht ihr das gar nicht erst zu übertragen. Das habt ihr dann über Google, bei Google Fotos mit der Backup-Funktion bereits schon in der Cloud. Und dort könnt ihr dann die Bilder quasi einblenden in euer Dokument. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich auch hochladen, das spielt keine Rolle. Das Faszinierende dabei ist, wenn ihr also zum Beispiel schreibt, bla bla bla, dann ladet ihr ein Bild rein und so weiter. Das kostet euch keinen Drive-Speicher. Ja, ihr habt richtig gehört. Wenn ihr das Bild als einzelne Datei hochlädt, dann kriegt ihr bei Google Drive Speicher abgezogen. Macht ihr das aber innerhalb eines Dokumentes, fügt dort ein Bild ein, wird euch keinerlei Speicher berechnet. Und somit habt ihr quasi unbegrenzt Speicher für euer Tagebuch. Sowohl für eure Texte als auch für die Bilder. Ja? Bei Videos ist es ein bisschen anders, ja. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, ohne dass der Speicher verbraten wird, ja, das einzubinden. Und ist wirklich nicht schlecht. Und da ihr alles Mögliche reinmachen könnt, ihr könnt auch eine Präsentation machen. Zum Beispiel, ihr wart in Urlaub und ihr wollt für diesen speziellen Tag, ja, wollt ihr was ganz Spezielles machen, macht ihr eine kleine Präsentation über das Google Slides, ja, oder auch ein Video und macht das eben da rein, um eben das Tagebuch zu vervollständigen, ja. Oder zum Beispiel, ich führe zum Beispiel Liste über meine Geocaching-Touren, ja. Und dann kann ich also zum Beispiel einen Ausschnitt aus dieser Tabelle nehmen. Ich habe so Google Sheets-Tabelle, wo ich alle Caching-Touren, die ich jemals gemacht habe in meinem Leben, eingetragen habe. Ja, yay. Das sind ziemlich viele. Und wenn ihr dann zum Beispiel sagt, okay, also hier für Januar, ne? Die Caching-Tour für Januar, die möchte ich gerne in diesem Ordner haben. Dann könnt ihr hingehen, könnt ihr zum Beispiel einen Ausschnitt rausnehmen aus dieser Google Sheet-Datei, ja, und das als separate Datei abspeichern im Google Sheet-Format, ja, und schon habt ihr quasi eure Tabelle, ja, in euer Tagebuch quasi mit eingefügt und hab dann quasi die Übersicht, den Monat, was habe ich den Monat an Touren gemacht. Ja. Nicht schlecht. Also ist so viele Möglichkeiten. Ich könnte jetzt noch eine Stunde quatschen darüber, was ihr alles und wie ihr das alles machen könnt. Nur eben das einzige Problem ist, wo ihr euch bewusst sein müsst, das ist ein reiner Cloud, ein reines Cloud-System. Das hat unglaublich viele Vorteile, aber halt bei ganz, sag ich mal, ganz, ganz, ganz super privaten Einträgen, ich weiß nicht, ja, das müsst ihr dann selbst entscheiden, aber nicht, dass man dann eben noch beeinflusst wird, nee, das schreibe ich da lieber nicht rein, das ist mir zu heiß, für das ins Internet zu machen, ja, dann ist es nicht, normalerweise nicht für euch, weil dann habt ihr ja kein komplettes Tagebuch, ja, und deswegen, naja. Übrigens, Tagebuch, es gibt auch ja noch andere Anwendungen für solche Apps, oftmals eben diese Notizbuchfunktion, sage ich mal, ist auch eine interessante Geschichte. Das ist ja meistens so ein bisschen überschneidend, ne? Wer ein gutes Notizbuch hat, der hat eigentlich alles dabei, ne? Der macht damit quasi sein Tagebuch und Notizen und das ist so ein richtig kreativer Haufen, ja, dass man halt schön und schnell und ohne große Probleme per Hand in so ein Büchlein einträgt. Ja, wirklich, es ist unfassbar, dass ich, Rio, der alles machen möchte mit technischen Mitteln, das geht, ja, immer noch sagen muss, Mensch, also ich vermisse es, per Hand Notizen zu schreiben. Ja, ich versuche mich auch immer wieder so bei Laune zu halten und sagen, nee, das hat schon viele Vorteile, wenn wir das elektronisch machen. Das stimmt auch. Deswegen kann ich auch nicht zurück zu den handschriftlichen Notizbüchern, obwohl ich das so liebe. Ja? Ich muss das ganz ehrlich sagen. Effektiv bis zum geht nicht mehr. Wenn man sich irgendwas notieren will, was ist denn das Effektivste? Man holt sein Büchlein raus und schreibt das rein, fertig. Man ist schon fertig, man hat es schon notiert. Da hat man noch nicht mal die App gestartet beim Smartphone. Ganz ehrlich. Ja. Das könnt ihr daran sehen, wenn ihr zum Beispiel überraschende Telefonnummer gesagt bekommt. Am Telefon. So. Dann steht ihr, Moment, was macht man da? Man krabst sich einen Zettel, kritzelt das drauf und fertig. Ja, also ihr müsst nur das Büchlein bereit haben, dann könnt ihr es gleich ins Büchlein eintragen, schon habt ihr wieder was drin. Fakten. Ja. Irre. Deswegen ist ein handschriftliches Notizbuch ist einfach das Effektivste, ja, was es gibt an Notizbüchern. Allerdings nur am Anfang. Und deswegen kann ich nicht mehr zurück zu den rein handschriftlich geführten Notizbüchern. Ich will das Ding suchen. Und ich will das Ding auch in 5 Jahren noch durchsuchen und keine Berge von Papier und Sachen wälzen. Ich weiß in 5 Jahren nicht mehr, wann ich wo was gemacht habe. Wenn ich das wissen würde, dann bräuchte ich auch kein Notizbuch und kein Tagebuch mehr, ja, um die entsprechenden Stellen zu finden. Ich kann mich also nur noch so ungefähr an einen Zeitraum erinnern. Also muss ich da einiges durchblättern, möglicherweise mehrere Tagebücher durchblättern. Das ist nichts. Oder Notizbücher. Das ist einfach nichts. Ich brauche super schnell Zugang zu Informationen, vor allem immer und überall, wenn ich mein Notizbüchlein zum Beispiel mal vergessen habe oder wenn ich eben unterwegs bin und eben überraschend Infos haben muss. Das Handy habe ich immer dabei, immer, ja, und selbst wenn ich das nicht dabei habe, könnte ich dann zum Beispiel beim Bekannten an seinen Computer gehen, mich einloggen in meinen Google-Account und dort dann eben wieder Zugriff auf meine Daten, auf meine Notizen haben. Deswegen ist für mich zum Beispiel sowas wie Google Keep und auch in Google Drive halte ich mir jede Menge Notizen, die archiviert werden, fest. Also einfach unverzichtbar. Ja. Aber es hat eben auch Nachteile. Ihr seht schon, ich bin so total hin und her gerissen. Ich würde so gern mit Papier und Bleistift und Kugelschreiber meine Notizen machen und hätte das Effektivste. Aber es gibt zumindest eine teilweise Lösung, die das ermöglicht. Ja, und zwar nennt sich das System White Lines von Leuchtturm. Es gibt noch, glaube ich, noch von andere Notizbücher, die das haben. Aber Leuchtturm hat hier, glaube ich, die Nase vorn in Europa mit diesem System. White Lines ist ein Notizbuch, das spezielle Linien hat. Wie so ein QR-Code ist diese Seite quasi aufgeteilt. Oben gibt's so ein viereckiges Kästchen, links, rechts, oben, ne, und so. Also an den Ecken, das sind so Kästchen und die Linien, die auf dem Notizbuch sind, sind eben nicht schwarz, sondern erkennbar, aber hell, weiß. Ja. Also weiß auf weiß, aber man kann es trotzdem mal erkennen. Das ist eine spezielle Technik, die da angewandt wird, damit man das eben sehen kann. Das menschliche Auge kann es sehen, aber im Computer, wenn man das also scannt, verschwinden diese Linien. Ja. Und das Smartphone kann aber erkennen, diese Kästchen erkennen und somit die Ausrichtung der Seite wahrnehmen. Das heißt, man braucht nur, wie eben beim Dokumentenscanner, die Smartphone-Kamera über das Notizbuch zu halten. Und dabei muss man es eben nicht genau gerad halten. Ja, die Erkennung von dieser Seite erfolgt sehr, sehr gut durch diese Kästchen. Ja. Und dann kann man also ganz schnell und unkompliziert die Seiten klick einscannen. Ja. Damit hat man sie erstmal elektronisch schon vorliegen in der App. Ja. Was ja auch ganz gut ist. Der Export ist wieder so eine Geschichte, aber man kriegt sie raus. Ja. Kein Problem soweit. Aber ja, das ist natürlich eine Sache, kann man aber eben auch lokal abspeichern und dann weiter übermitteln an zum Beispiel Google Docs etc. und dort quasi dann das Tagebuch ablegen. Soweit erstmal zu dieser Funktion, die schon mal einiges erleichtert. Das Problem ist, beim Auffinden von Informationen hat man also aber natürlich Schwierigkeiten, denn die Informationen sind ja in dem handschriftlichen Text drin. Und wenn man so eine Sauklaue hat, wie ich beispielsweise, dann haben auch OCR-Scanner ein Problem. Für die Leute, die eine schöne Handschrift haben, ist ein Workaround mit Google Docs beispielsweise wieder phänomenal. Ihr könnt nämlich diese Dokumente quasi an Google sharen, ja, also an Google Docs als PDF. Ja, das in der neueren Smartphone-Geräten kann man sich sogar ausdrucken als PDF quasi im Google Docs speichern. Dann geht man, es geht leider nur, soweit ich weiß, immer noch in der Web-Oberfläche, geht man im Web, also im normalen Computer, in Google Docs und öffnet diese PDF-Datei als Google Document. Ja? Dann wird das PDF eingeladen und die Texterkennung wird durchgeführt. Wie gesagt, die ist ja, einigermaßen okay. Ja, man kann das Bild natürlich dranhängen zusätzlich an diese Datei. Braucht, wie gesagt, wieder mal keinen Speicher, keinen Google Drive Speicher, wenn ihr das so macht. Und damit habt ihr zumindest einen Teil der Informationen schon wieder suchbar dran. Eine weitere Sache, was man machen kann, ist, dass man die Notizen danach eben ordentlich taggt, ja, das heißt mit verschiedenen Themen versieht, ja, Tags versieht und dann kann man danach wieder recht gut suchen, zum Beispiel Work, Privat, ja, und was weiß ich, Geocaching und Anime und hin und her, ja, Drawings und so weiter, dass man verschiedene Tags dran baut. Wenn man das gut macht, dann kann man auch relativ schnell Notizen wieder finden. Ja. Das braucht natürlich ein klein wenig mehr Arbeit, aber es ist so das Beste aus beiden Welten sozusagen. Ja, man kann Notizen handschriftlich überall ohne Probleme machen, kann diese dann vernünftig einscannen ohne großen Aufwand mit der Smartphone-Kamera und dann zumindest zum Teil elektronisch durchsuchbar machen. Ja. Ich mache das zum Beispiel ohne jetzt dieses White Lines, weil als ich mir das eine Notizbuch geholt habe, da hat es dieses White Lines noch nicht für Android gegeben, sondern nur für iOS. Ja? Und seit es eben dieses auch für Android gibt, ja, finde ich es natürlich ein bisschen schade, dass ich jetzt nicht dieses White Lines Notizbuch habe. Ich mache das allerdings mit Google Docs und einem normalen Notizbuch von Leuchtturm, also ganz normales. Und zwar nutze ich das fürs Geocachen, weil dort ist es wirklich ein Ding der Unmöglichkeit, einfach alles elektronisch zu speichern, weil ich brauche das Gerät ja auch direkt für die Aufgaben beispielsweise zu sehen. Ja, schon müsste ich mir das ja wieder ausdrucken. Ich mache ja Paperless Geocaching und dann kann ich auf diesem selben Gerät nur ganz schwierig auch gleichzeitig Notizen machen. Und deswegen brauche ich einen Notizblock. Außerdem, wenn ihr bei minus 10 Grad mit einem Handschuh an das Smartphone rausholt und da anfängt rumzutippen, Notizen zu machen, komplizierte Notizen mit Sonderzeichen und müsst dann vielleicht auch noch was aufzeichnen, was malen. Oftmals muss man Symbole malen oder ähnliches. Ja, dann habt ihr wirklich keine Lust. Ja, und da bin ich auch mit dem Stift 10-mal schneller, als wenn ich die Notizen beim Geocachen mit dem Handy machen würde. Aber ich will diese Notizen selbstverständlich haben. Die Geocaching-Notizen sind sehr, sehr wichtig, vor allem wenn auch mal jemand anfragt, ah, du warst doch bei dem in dem Cache, was hast denn da und da gemacht? Ja, da muss ich gucken. Ne? Muss ich gucken können. Also ich brauche diese schon, und zwar direkt die Hauptinfos an den Cache angehängt, so wie es gehört. In dann mit dem privaten Notizfunktion bei Geocaching zum Beispiel, geocaching.com. Und da ist dann diese Funktion auch nützlich, da scanne ich dieses Notizbuch regelmäßig ein, ja, und speichere das im Google Docs ab. Also ich hab ein richtiges Notizbuch mit Seitennummerierung durchgehend auf Google Docs liegen, ja, über oder eben die Geocaching-Informationen. Das sind ja keine großen, super geheimen, spitzen Privatinformationen. Von daher ist es auch vollkommen wurscht. Und da zeigt sich aber auch die Power, was man damit machen kann. Ja, selbst ohne dieses White Lines-System funktioniert es wunderbar. Aber mit dem White Lines ist es eben noch besser. Ich muss immer jede Seite dann ausschneiden, richtig ausrichten sozusagen, ja, und manuell festlegen, weil das oft nicht richtig erkannt wird oder fast nie richtig erkannt wird, wo ist die Seite jetzt zu Ende und so weiter. Ja. Und das alles würde dann eben beim White Lines wegfallen. Ja, und das ist schon eine super Sache. Also das nächste Notizbuch wird ein White Lines sein, allerdings wird es bei mir ein bisschen dauern. Ich nutze es eben nur für das Geocaching und deswegen hält so ein Büchlein doch schon einigermaßen lange, ja, weil auch wenn es viele Geocaching-Touren sind, man hat ja nicht bei jeder Geocaching-Tour großartig was zu notieren und deswegen hält das einigermaßen. Und ich habe mir natürlich auch noch, wie gesagt, das System mit dem White Lines gab es damals für Android nicht, habe ich mir auch von Moleskine eben ein Voyageur Buch geholt. Und das ist eine Empfehlung übrigens für Outdoor-Fans, ja, auch wenn ihr jetzt sagt, ja gut, aber das White Lines wäre ja schon besser, weil es dann in den Computer einscannen kann. Das ist schon richtig. Man kann dieses Moleskine einscannen wie jedes andere Notizbuch auch, mit, wie ich eben gesagt habe, mit den zwar Problemen, aber es funktioniert. Ja. Nur bei dem Moleskine Voyager oder Voyageur geht's genau andersrum eigentlich. Da wird man animiert, elektronische Sachen in das Offline-Buch zu bringen. Das finde ich auch ein interessanter Ansatz. Man kann auf der Internetseite von Voyageur beispielsweise Templates finden, ja, mit denen man, also die sind genau von der Größe her angepasst an dieses Voyageur, übrigens schlimmer Name, ja, Notizbuch, ja, und da kann man dann quasi Sachen eintragen, ausdrucken, Bilder reinmachen und ausdrucken und diese dann in das Buch, in dieses Voyageur-Buch einkleben. Ja, faszinierend. Außerdem gibt es noch ein paar Verbindungen zum Netz dann. Ja, man hat auch ein paar Späße gedacht. Ja, und zum Beispiel hat man hier den Umschlag genommen. Ja, den kann man abmachen und dort ist dann so ein File I am here. Ja, wo man dann sich selbst damit fotografieren kann. Ja, und das dann auch im Internet wiederum publishen, ja, also mit so einem Hashtag, ja, kann man es dann eben zum Beispiel auf Twitter posten, ja, und somit hat man dann auch sowas wieder gemacht, ja, nicht schlecht, ich meine, das ist nur ein Spaß, aber immerhin. Man kann in auf Flickr-Gruppen kann man das zum Beispiel auch die Reise teilen, ja. Man kann auch jede oder die meisten Website-URLs, ja, in Form bringen, um direkt ins Voyageur-Notizbuch eingeklebt zu werden können. Oder eingelegt, wie nachdem wir es haben wollen, ja. Und das ist zum Beispiel wichtig, wenn man unterwegs ist, man weiß, okay, also Online-Verbindung wird da schwierig sein, ja, braucht aber trotzdem Informationen, weiß schon etwa, was für Informationen man brauchen könnte, druckt man aus und kann es dann in das Notizbuch einfügen, so dass das Offline-Notizbuch dann auch ein schöner Reisebegleiter wird. Verschiedene Seiten, Format, wie nennt sich das? Linierungen. Also man hat einmal eine leere Seite punktiert und liniert. Man hat hinten auch kleine Sticker. Übrigens hat mich das animiert, mir einen ganzen Stickerbogen zu kaufen für mein Offline-Geocaching-Notizbuch. Die klebe ich dann dort ein, um etwas also besser sichtbar zu machen. Zum Beispiel, ich habe so Wetter, Sticker, ja, und je nachdem, wie das Wetter war, klebe ich das dann rein und dann kann ich das gleich überblicken im Buch schon, ja, wie war denn das Wetter. Alles natürlich witzige Spielereien, aber im Prinzip ist das dann doch eine schöne Geschichte, wenn das so aufbereitet ist, ja, und also während eben White Lights den Weg geht, das Notizbuch online zu bringen, ja, ist das hier genau umgekehrt, man bringt online ins Notizbuch, auch nicht schlecht, ja. und dann kann man es natürlich wieder einscannen, ja, und dann doch wieder online bringen komplett, dass man es durchsuchen kann, wenn man dann zum Beispiel fertig ist. Eigentlich gedacht für Reisen, ja, aber man kann es wunderbar auch als Tagebuch benutzen, ja, oder für Projekte beispielsweise, ja, wo man dann eben alles schön eintragen kann. Die haben wirklich schon alles gedacht. Es gibt sogar ein Feld für die Reisestempel einzukleben. Also wenn ihr einzustempeln. Also wenn ihr zum Beispiel ins Ausland reist, ja, im Flughafen könnt ihr dort ja einen Schalter gehen und dann bitten, dass da ein Stempel drauf gemacht wird. Ne? Und dann machen die das dann auch meistens. So könnt ihr dann eure Reise auch noch dokumentieren da drin. Für Geocacher interessant, ne? Das Stempel klar für die Letterboxen. Ne? Tja, ihr seht. Alles machen damit. Mhm. Gut, ich glaube, ich habe jetzt lange genug über Notizbücher und Tagebücher erzählt und die Apps davon. Es gibt sehr, sehr viel. Schaut euch mal an. Ich lasse die verlinkt hier. Und dann könnt ihr mal schauen, was da los ist. Dieses White Lines Tagebuch, das liegt mir ja sehr in der Nase. Auch wenn die nicht ganz so billig sind, ja. Ihr wisst ja, eine Qualität hat seinen Preis, das Papier ist übrigens gut, übrigens auch bei dem Voyager, ja, ausgezeichnet, und was soll man da machen, ne? 18 Euro sehe ich gerade hier in A5 Büchlein beispielsweise, und ich denke aber, das ist noch okay, bei der Qualität, Leuchtturm übrigens, ausgezeichnete Qualität, die Dinger, ja, wunderbar. Jo, dann komme ich mal zu den News des Taotronics In-Ear-Headset TT-EP01 habe ich getestet. Warum? Ich habe die Schnauze voll von Geräuschen von nebenan, von draußen, ja, von überall. Ich bin, muss sagen, stille Fanatiker. Ich kann auch beim Recherchieren oder so, ich habe schon oft probiert, kann ich normal keine Musik hören. Ja, also höchstens mal so Minimal Techno oder ganz sanfter Chill-Out, elektronischer Chill-Out, ja. Aber letztendlich, wenn ich das Ding dann ausschalte, dann merke ich erst, dass es ohne Geräusche viel besser ging. Ja, ich will keine Geräusche hören von draußen. Ja. Jetzt ist aber das Problem, immer nur Gehörschutz reinmachen, habe ich mal eine Zeit lang gemacht, ja, habe also immer nur Gehörschutz drin gehabt, auch daheim, aber das, irgendwann jucken einem die Ohren so, dass man keinen Bock mehr hat da drauf, ja. Und ich habe früher mal gute Erfahrungen gemacht mit einem Kopfhörer, der aktive Geräuschunterdrückung hat, oder hatte, Irgendwie ist der dann, ja, ist der kaputt gegangen oder was weiß ich, ja, und seitdem bin ich wegen des Preises übrigens, das war ganz komisch, ja, bin ich nicht mehr dazu gekommen. Dieser Kopfhörer damals hat 20 Mark gekostet und hat eine einwandfreie super Noise Cancellation gehabt. Ich weiß nicht, warum heutzutage gesagt wird, also teure Headphones, was weiß ich, 100, 200 Euro und dann haben die noch nicht mal annähernd so gute Noise Cancellation wie das Teil. Kann ich gar nicht verstehen. Was da passiert ist mit der Technik in der Zwischenzeit, ob die verloren gegangen ist und dann wieder neu entdeckt wurde, ich glaub's fast. Ja. Aber Tautronics hat's für etwas über 30 Euro ein Headset gemacht, das auch ganz gut ist und wenn man dann, ich hab das jetzt mal an, vielleicht merkt ihr das gerade beim Sprechen, also wenn man dann eben diese Noise Cancellation anschaltet, dann wird es wirklich ruhig, vor allem bei Geräuschen, die lang anhalten, ja, also so Dauergeräusche sind, ja, Brummen, ja, ein Rauschen von draußen, oder ähnliches, wiederkehrende Geräuschkulissen, ja, die werden recht effektiv rausgefiltert, und zusätzlich diese In-Ear-Kapseln tun auch schon mal ein bisschen was rausfiltern. Ja, also selbst wenn man das nur anzieht und passiv lässt, ja, ist dann doch schon mal recht gut, ja, und sobald man aber eben diese Noise Cancellation dazuschaltet, dann wird's richtig schön ruhig. Es kommt nur ein ganz leichter eigener Ton durch diese Noise Cancellation dazu, das hat man ja oft, ja, also so ein ganz dezenter Grundton, der stört nicht weiter, der ist auch gleichmäßig, ja, es rauscht auch nicht so stark wie bei vielen anderen mit dieser aktiven Geräuschunterdrückung. Ja. Die Bässe sind recht gut bei dem Teil, also das ist auf jeden Fall ein basslastiges Headset, ja, es ist ein Headset, da ist auch ein Mikro integriert, ja, was natürlich mich gleich nervös gemacht hat, denn es gibt ja Probleme, nicht alle Headsets funktionieren dann bei allen Phones. Ich habe einige gehabt, die haben nur beim iPhone funktioniert. Wer ein Nexus S hat oder Nexus 4, der weiß davon von dem Problem. Auch beim Sony Tablet gab es immer wieder Probleme, weil es leider unterschiedliche Standards gibt bei den bei der Belegung des 3,5 mm Klinkenstecker. Das ist unglaublich, selbst das verhunzen die Firmen noch, weil sie ihren eigenen Mist verkaufen wollen, aber okay. Hier habe ich kein Problem. Das Teil wird propagiert für iPhone und Android. Ich habe das am Sony Xperia Z3 Tablet ausprobiert, Kompakt-Tablet ausprobiert, funktioniert. Auch am Google Pixel funktioniert. Nexus habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Aber das sind ja auch die beiden Geräte, die jetzt bei mir hauptsächlich damit genutzt werden. Ja. Ohne eingeschaltete Geräuschunterdrückung ist der Kopfhörer wesentlich leiser. Ihr habt richtig gehört. Also es ist schon noch basslastig, ja, aber nicht zu extrem. Wenn man allerdings die Geräuschunterdrückung einschaltet, dann wird das Headset sehr basslastig. Allerdings noch nicht so, dass es wirklich störend ist, ja. Aber deutlich lauter. Deutlich lauter. Ja. Woran das liegt, weiß ich nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall mal nicht gegenläufig, sondern kommt dem Ganzen natürlich noch entgegen. Ja. Also, ihr könnt es zum Beispiel mal probieren, wenn ihr zum Beispiel Straßenlärm habt, ja, und dann gibt es doch diese Entspannungs-Apps, die Relax Meditations oder sowas nennen die sich, ja. Da kann man dann zum Beispiel so ein Meeresrauschen einstellen, ja, und Gewitter, ein weit entferntes Gewitter mit so einem leichten Grollen und so. Das ist äußerst entspannend für viele Leute, ja, wirkt auf mich sehr entspannend, ne. Kein Thema. Nur das ist alles wird natürlich zunichte gemacht, wenn man von draußen Geräusche hört. Dann kann man das gleich vergessen, weil dann ist die ganze Atmosphäre weg, futsch, Ende. Und da müsst ihr hier da mal das nutzen damit, ja, und da werdet ihr sehen, dass das Straßenlärm ist fast komplett weg, ja, das was gespielt wird vom Smartphone wird eben noch verstärkt, noch weiter verstärkt, ja, ohne dass es störend wird, und dann seid ihr wirklich sehr, sehr schön in dieser Atmosphäre gefangen, ja, und dann geht's. Wo es zum Beispiel nicht geht, sage ich euch gleich, Sprache. Also wenn ihr versucht, den Uncast, ja, wenn nebendran jemand laut den Uncast hört, ja, und ich laber da so schön und ihr schaltet das Headset an, werdet ihr fast nichts rausfiltern können. Ihr werdet mich fast genauso laut hören wie ohne das Headset, ja, oder ohne diese aktive Noise Cancellation, weil eben das keine klein gleichbleibendes Geräusch ist, ja. Auch knallen und so, das hört ihr weiterhin, ja. Ganz klar, es gibt natürlich Grenzen für dieses Headset. Komischerweise muss ich auch sagen, waren die Grenzen damals mit diesem alten Kopfhörer für 20 Mark, ja, noch weitaus höher gesteckt als mit diesem Headset. Das ist eins von den besten mit dieser Geräuschunterdrückung für unter 100 Euro, definitiv, und auch so eins mit der besten. Ja. Aber es kommt immer noch nicht dran an diesen Kopfhörer von damals. Ja, muss ich ganz, ganz klar sagen. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es ist nun mal so. Ob das vielleicht Absicht ist, damit man noch Leute hört, ich weiß es nicht. Ich will eigentlich gar nichts mehr hören, wenn ich das Teil anziehe, von der Außenwelt. Gar nichts mehr, ja, Ruhe. Und von daher ist es auf jeden Fall zwar eine Empfehlung, aber man darf sich nicht jetzt einbilden, dass alles rausgefiltert wird. Es wird schon durch die passive Geräuschdämmung etwas leiser, die Umgebung, ja. Wenn man die aktive dazu schaltet, sind auch noch alle Brummgeräusche und Rauschen und so weiter von draußen weg, Verkehrsgeräusche beispielsweise, oder wenn ihr in der Bahn oder im Flugzeug sitzt, dann ist es Wahnsinn, es ist wie, als ob da nichts mehr wäre, ja. Aber andere Geräusche wiederum, Reden, schnelle Geräusche wie zum Beispiel im Knallen oder Klopfen oder sowas, die werden so gut wie gar nicht rausgefiltert. Das muss einem klar sein. Insgesamt, die Soundqualität ist sehr gut für diese Preisklasse. Kommt natürlich nicht an die ganz, ganz teuren ran. Das ist, dürfte ja auch klar sein. Ja, also ich rede jetzt nur von der reinen Soundqualität, von der Ausfilterung. Mit der Active Noise Cancellation kommt es auch an die teuren ran. Ja, aber eben von der Soundqualität her ist es zu sehen, in dem Preisbereich, sage ich mal, bis zu 100 Euro ist es sehr gut. Ja, bis 50 Euro ist es eigentlich unschlagbar, das Teil. Tautronics war überhaupt nicht auf meinem Radar, deswegen war ich auch sehr, sehr skeptisch. Hab mich nur dazu entschlossen, wegen den guten Bewertungen auf Amazon. Aber jetzt, wo ich das selbst getestet habe, muss ich sagen, wow, die Bewertungen waren wirklich gerechtfertigt. Die sind wirklich gut, ja, in Sachen Soundqualität für den Preis und auch von dieser Active Noise Cancellation. Wie die Haltbarkeit ist, das kann ich nicht sagen. Ich werde sicherlich, falls ich was Negatives daran bemerke, werde ich sicherlich nicht vergessen, euch das nochmal mitzuteilen. Aber also ich erwarte schon, dass ein Headset für 30, 35 Euro, dass das auch, sagen wir mal, mindestens ein Jahr hält, vielleicht sogar 2 Jahre. Wenn nicht, dann wäre das schlecht. Allerdings bin ich auch realistisch, ich gehe schon mit diesen Teilen nicht gerade sehr zimperlich um, die müssen bei mir sehr zugfest sein, ja, und die Kabel müssen knicksicher sein, definitiv, und vor allem das Problem, was ich immer habe, die Kabel werden bei mir ganz hart und dann spröde, ja, ich denke mal, das hat was mit dem Schweiß zu tun, weil ich die auch zum Joggen und so anziehe, ja, und das ist eben ein riesen Problem bei diesen Teilen. Ja. Mal sehen, wie sich das da schlägt, aber das ist ein Langzeit Ding. Da muss ich dann erstmal schauen. Boah, Wahnsinn, ne? Hier. Hey, ist ja irre. Es war Wahnsinn. Ich habe 54 Minuten schon gelabert. Das tut mir furchtbar leid. Das wird der längste Uncast überhaupt. Oh, jetzt muss ich mal auch ranmachen hier. Nein. Oh, deswegen gibt's den Rest eigentlich hier zum Telegram-Stil. Fire Emblem von Nintendo wird ab dem 2. Februar auf Android erwartet. Das hat Nintendo bekannt gegeben. Zuerst hat's geheißen, es wird exklusiv erstmal eine Zeit lang auf Android geben, aber jetzt ist Nintendo zurückgerudert und es heißt 2. Februar iOS und Android. Finde ich ein bisschen unfair, weil schließlich war das Super Mario Run auch erst eine ganze Zeit lang exklusiv für Apple. Dann wäre es nur recht gewesen, wenn jetzt auch erstmal die nächste App erstmal exklusiv für Android gewesen wäre. Finde ich ein etwas schlechter Charakterzug von Nintendo. Aber dennoch will ich jetzt nicht dazu aufrufen, die App Fire Emblem zu boykottieren, sondern im Gegenteil. Leute, holt euch diese Fire Emblem App und zeigt Nintendo, dass die Android-Nutzer hier begeistert sind von diesem Fire Emblem. Das Super Mario Run können die sich sonst wohin stecken, ja, wegen dieser exklusiven Veröffentlichung. Also das ist so Dreck, meiner Meinung nach. Und nicht nur meiner Meinung nach, ich sag nur App-Store-Bewertungen, ja. Beim Fire Emblem könnt ihr aber zeigen, ja, dass ihr dass auch Nintendo bei Android-Usern beliebt sein kann, wenn man denn nicht behandelt wird wie der letzte Dreck, ja. Und das ist ein Game mit In-App-Purchases und ich rufe euch dazu auf, kauft In-App-Items bei Fire Emblem, nämlich Nintendo interessiert nicht, wie viel Android-User das heruntergeladen haben, das ist vollkommen interessant. Nintendo interessiert sich dafür, wie viel Geld sie machen können mit dem Fire Emblem und hilft dabei, die Android-User nicht als Geizhälse dastehen zu lassen oder Android als Plattform, auf dem sowieso keine Firma Geld verdienen kann, sondern zeigt mal denen, was eine Harke ist, ja, und kauft euch hier In-App-Sachen, um bei diesem Spiel weiterzukommen. Ich kann jetzt noch nichts dazu sagen. Die Screenshots sehen fantastisch aus. Phänomenal, ja. Ich hoffe, dass das Spiel dann auch tatsächlich das verspricht, was die Screenshot-Grafik hält. Und wenn das der Fall ist, dann wird's richtig gutes Spiel. Dann ist vielleicht auch meine Ansage hier sinnlos, dass ihr kaufen sollt unbedingt. Dann macht ihr das nämlich eh, weil es ein geniales Spiel ist. Hoffe ich jedenfalls. Genau. Gut, Nachfrage des Google Pixel Phones ist viel höher als erwartet, ja, ist schon sehr interessant. Eine Studie hat jetzt gezeigt, dass also die Nachfrage unglaublich groß ist, ja. Man muss sich mal vorstellen, gegen welche Größen da das Pixel antrifft und vor allem mit welchem Preis. Ich hätte es ja nicht gedacht, dass es so gut sich verkauft, ja. Ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass es kein Massenprodukt wird. Es ist ein Massenprodukt geworden. Und wie? Ja, nicht nur, dass die Weihnachtsverkäufe hat das Google Pixel noch vor dem iPhone 7 gelegen. Nein, es geht auch so weiter. Ja, bei Verizon, ja, wurde eine Studie gezeigt, 50 Stores haben getestet und 9,5% von allen Smartphones-Verkäufen, ja, bei Verizon ist ein Google Pixel und das ist phänomenal gut. Ja. Also ich bin überrascht, ja, und warum das so sein könnte, da hat hier ein Artikel was gezeigt. Moment mal. Nee, das ist was für die Community. Nee, dann warte ich nochmal dazu, bis wir zu den Community-Sachen kommen. Ne? Okay. Gut, auf jeden Fall ist es bemerkenswert und unerwartet, selbst für mich. Ja, unglaublich. Boah. Irre. Die Google Search App funktioniert nun auch offline. Genau, wenn ihr jetzt kein Netz habt und ihr gebt was in der Suche ein, ja. Klar, ich meine, ohne Netzverbindung keine Google Suche, das ist klar. Aber die Google App speichert eure Suchanfrage, ja. und macht dann eben die Suche fertig, sobald ihr wieder Netz habt, und gibt dann eine Notification aus, dass jetzt das Ergebnis vorliegt, und ihr könnt es dann gleich ansehen. Auch nicht schlecht, ja. Das LG G6 könnte das erste Drittanbieter-Phone mit Google Assistant sein. Sieht ganz so aus, ja, als ob das tatsächlich so wird. Am 26. Februar auf dem Mobile World Congress wird das G6 wohl vorgestellt werden. Dann werden wir sehen. Alles deutet darauf hin, dass das eben das erste Gerät ist mit dem Google Assistant drauf, das nicht von Google kommt. Nicht schlecht. Ja, meine Rede, die Zugriffsfreigabe für Android ist einfach zu umständlich und zu beängstigend, ja. Ich würde jetzt gerne noch länger darüber reden, aber beispielsweise wird dann gezeigt, wenn man zum Beispiel eine App installiert, ja, dass zum Beispiel eine App Zugriff auf die Kontakte hat. Oder auf den Standort. Oder auf Telefon oder SMS. Kostenpflichtige SMS können verschickt werden, ja. Ja, da schrillen bei vielen Leuten die Alarmglocken, ja, und wissen gar nicht, dass man zum Beispiel, ja, wenn man nun mal irgendwie nach App Freunde einladen will, ja, dann braucht die App Zugriff auf die Telefonbuchkontakte. Da beißt die Maus keinen Faden ab. So geht das nun mal, ja. Oder wenn man eine App hat, ja, die eben auch SMS verschicken kann, dann muss das auch heißen, dass kostenpflichtige SMS verschicken kann, ja, ganz klar. Oder manchmal ist es ja auch ein bisschen verborgen, zum Beispiel bei manchen Adware-Anbietern, ja, also wenn zum Beispiel Ads, also Werbung in den Spielen oder ein Programm drin ist, ja, und es wird zum Beispiel durch das Werbenetzwerk ermöglicht, per Klick, ja, zum Beispiel eine Firma anzurufen, auf diese Werbung, ja, dann musste auch drinstehen, dass da Telefongespräche geführt werden können, also dass die App eben Zugriff auf das Telefon hat, ne? So ist es nun mal. Und das Ganze lässt halt viel, viel offen und gleichzeitig auch viel zu viel Informationen. Ja, also ich weiß nicht, da muss ich sagen, ist iOS aus dem Grund besser, weil die Benutzer erstmal nicht mit solchen Dingern bombardiert werden, sondern die Nutzer können sich erstmal frei schnauze, ohne hier gleich am Anfang Angst gemacht zu bekommen, die App installieren. Ja, und danach wird dann eben entsprechend nachgefragt, ja. Aber ich würde sagen, vom Kontext her besser, als das momentan gemacht wird. Ja. Es gab ja eine Besserung hier bei Android 7.0 ist das mit der Rechtevergabe noch ein bisschen besser geführt. Da wird man auch tatsächlich erst beim Installieren, zumindest wenn es eine neue App ist, aufgefordert, ja, oder nicht, kriegt man einfach nichts gezeigt, und dann beim Benutzen der App, ja, kann dann eben verneint werden. Klar, wenn man dann zu bestimmten Funktionen Nein sagt, dann muss man damit rechnen, dass eben die Apps auch nicht funktionieren. Aber so wie ich es auch prophezeit habe, ja, es ist so, dass viele App-Anbieter das machen. Wenn man das nicht macht, also keine Freigabe gibt, dann funktioniert die App auch erst gar nicht. Ja. Finde ich in dem Fall sogar besser, als wenn dann die App ja startet und man wundert sich ja, warum klappt denn das nicht richtig, warum funktioniert denn das nicht richtig, weil man vielleicht dem keinen Zugriff gegeben hat, ja, wie zum Beispiel eine Chat-App eine Verbindung aufbauen soll, wenn die keinen Zugriff auf die Kontakte hat, das ist mir unbegreiflich, ja, das geht nicht. Und statt dass dann eben das einfach nicht funktioniert und der Nutzer weiß nicht warum, dann in den Market geht, ein Stern, ja, scheiß App, fertig, und dann eben lieber gar nicht erst funktionieren lassen. Dann fangen natürlich die Nutzer an zu fragen, oh, was soll das, warum die Zugriffe, und oh, ja, Betrüger, ja, niemals installieren, ja, Vorsicht, Scam und bla bla bla, und haben überhaupt gar keine Ahnung, was überhaupt los ist. Ne? Also Es ist ein Fluch und Segen zugleich, und da muss sich Google vielleicht was einfallen lassen, wie sie das noch machen können, damit das so ein Mittelweg zwischen Panik und Usability geführt wird. Ja, also, ja. Instant Tethering mit dem Google Pixel funktioniert jetzt mit dem neuen Update von den Google Play Diensten Version 10.2. Da kann man mit einem Klick eine Tethering-Verbindung aufbauen. Jawohl. Wenn natürlich kompatible Geräte da drumherum sind. Momentan sind es eben nur die Google Pixel als sowohl als Client als auch als Stadtbasis sozusagen für dieses Tethering. Nexus-Geräte ebenfalls, ja, Nexus 9 und Pixel C haben allerdings nur die Client-Funktion. Andere Geräte momentan noch nicht. Dieses Instant Tethering ist besonders interessant, ja. Man kann seine WLAN-Verbindung auch anders freigeben mit eigentlich fast jedem Android-Handy mittlerweile, aber das bedarf immer noch ein Passwort, ein Hin und Her, da muss man was einrichten und Blödsinn, ne? Deswegen ist es halt für Normalo-Nutzer zu kompliziert. Hier dieses mit dem Instant Tethering kann man Geräte, die in der Nähe sind und mit einem Google-Account verbunden sind, ja, quasi ohne weitere Probleme etwas freigeben, damit eben man dieses diesen WLAN-Zugriff freigeben kann. Ja, also dann muss man dann nur noch bestätigen, Dialogwechsel, das war's. Ja, kein Passwort, kein Netz anlegen, kein Hotspot-Name oder irgendwas. Interessant, Hugo Barra kehrt Xiaomi den Rücken. Ja, er ist weggegangen von Xiaomi, kommt wieder zurück ins Silicon Valley. Und Achtung, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ja, Andy Rubin stellt demnächst, ja, ein neues Smartphone vor. Und Hugo Barra kommt auf einmal von Xiaomi blitzschnell zurück in Silicon Valley. 1+1 ist gleich. Hm? Die beiden sind vielleicht beide dann mit beschäftigt mit diesem neuen Smartphone. Wer weiß, ja. Es wäre ein kluger Schachzug von Andy Rubin, wenn er es geschafft hätte, hier vielleicht Hugo Barra anzuheuern, ja. Aber das ist natürlich reine Spekulation, ja. Also sagt nicht, ich hätte hier böswillige Gerüchte verbreitet. Fakt ist, Hugo Barra verlässt Xiaomi und kommt zurück ins Silicon Valley, um, so heißt es, sich an einem neuen Adventure zu beteiligen in Silicon Valley. Und was könnte das neue Abenteuer denn anderes sein als Andy Rubins neues Smartphone, hä? Neues System? Ist doch, eine Sache, oder? Ja, ich komme mal zu der Community. Ich weiß eigentlich nicht, warum ich das in die Community reingemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Also, wo Google alles richtig gemacht hat, aus eigener Sicht von Google, ist beim Google Pixel. Ganz genau. Und zwar, wie ich das auch vorher schon gesagt habe, ne, warum die Werbung macht's. Ja, also das ist die Erklärung auch, ja, warum das Google Pixel bisher 12,3% aller Aktivierungen seit dem Erscheinen von Google Pixel in den Verizon Stores gemacht hat, beziehungsweise in den Holiday Quarters. Warum? Weil die Werbung stimmt. Fernsehwerbung, das Teil ist zu sehen. Normale Kunden, normale Menschen, ja, sehen diese Werbung und sagen, hey, cool, das sieht dann schlecht aus oder das ist nicht übel. Wow, das neue Google-Teil, ja, oder sonst irgendwas. Das ist der Schlüssel dazu, ja. Werbung, Werbung, Werbung, Werbung. Ich weiß noch nicht, was dann letztendlich vom Gewinn noch übrig bleibt vom Verkauf. Aber auf jeden Fall, wenn man ein Produkt etablieren will, kann man das nicht machen, wenn man bei YouTube ein paar Videos hochlädt, ja, zumindest nicht in vielen Ländern nicht, ja. Da sitzen die Leute und ich sage es, je nachdem, was wird jetzt zum Beispiel, es wird jetzt schon wieder spekuliert, was wird alles gezeigt beim Super Bowl in der Werbung, ja? Was wird da gezeigt? Ich sage euch, wenn dort eine Google Home Werbung gezeigt wird, dann haut Google Home in den USA alles weg und nicht nur in den USA, sondern möglicherweise auch noch schwappt die Welle noch über in andere Länder. Bei uns ist das Super Bowl auch beliebt. Man sehen zwar die Werbung nicht, aber dann später gucken sich die Leute bei uns freiwillig die Werbung an, die Super Bowl Werbung, die dann bei YouTube veröffentlicht wird. Ja, so viel Marktmacht hat quasi der Super Bowl. Ja, und Leute, das ist es. Das ist der Schlüssel. Ja, Werbung. Und wenn Google das kapiert für Pixel, dann lässt es sich hoffen, dann lässt es hoffen, dass es auch für andere Produkte wie zum Beispiel bei Google Home kapieren, ja, oder bei kleineren Sachen. Mensch, die machen so viele gute Sachen und kein Mensch weiß darüber was. Da werden neue Funktionen in die Telefone eingebaut, in Apps per Update, ja, und dann kommt eine blödsinnige Notiz irgendwo, wo es kaum jemand liest, ja. Und bei Apple wird eine riesen Pressekonferenz gemacht für jeden Pups. Ja, und dann ist doch klar, dass die Leute begeistert sind. Ja, Wahnsinn, das neue Feature. Ja, holen schon den Geldbeutel aus den Hosen raus, ja, und wollen dafür bezahlen, ne? Und das fehlt ihnen. Ja, das hier, wir werden so super Sachen gemacht, einfach so. Einfach so, das macht man nicht. Man baut jeden Mist auf bis zum Gehtnimmer. Das ist Marketing. Das ist kluges und geschicktes Marketing. Ja. Und das muss Google unbedingt noch lernen. Vielleicht macht da Pixel den Anfang. Ja, Andy Rubin wird es schwer haben. Ich habe es ja eben schon mal gesagt. Ja, vielleicht kommt Hugo Barra als Verstärkung hinzu. Aber auf jeden Fall wird es Andy Rubin schwer haben, denn gegen Android, gegen iPhone anzutreten, gegen beide, das ist einfach ein unglaubliches Ding. Ich weiß noch nicht, wie das Konzept aussieht von Andy Rubin. Ist das Android-kompatibel? Ist es nicht Android-kompatibel? Wenn es nicht Android-kompatibel ist, dann, also da muss man schon sehr, sehr optimistisch sein, dass daraus was wird. Ja? Weil welche Firma soll denn da hinten dran stehen? Microsoft wäre der Ruf sofort weg von Andy Rubin. Ja, also kann man vergessen. Apple niemals, sie haben ja eigene Geschichte, ja. Google unwahrscheinlich, die haben ja schon Android, was den Markt komplett beherrscht. Also warum sollen die selbst Konkurrenz machen? Ja, was bleibt denn da noch an großen Firmen, die Marktmacht hätten, das durchzusetzen? Selbst Microsoft ist ja kläglich gescheitert gegen Apple und Google. Keine Chance. Ja, und also das ist mir noch ein Rätsel, ja. Aber der Fernand schreibt, was wäre, wenn er sich mit Amazon zusammentun würde? Die haben einen App Store, die haben KI, die verkaufen schon Geräte, aber keine Smartphones. Die hätten auch die nötige Marktmacht. Nur mal so dahingesponnen, könnte dann heiß für Google werden. Gut, das ist natürlich schon was. Amazon könnte vielleicht noch sowas auf die Beine stellen, sowas promoten, Marktmacht, ja, haben die sicherlich da auch genug, aber es ist trotzdem nicht so einfach, man hat es ja auch gesehen, die haben ja schon probiert, ihr eigenes Smartphone unter die Leute zu bringen und wie massiv, ja, also auf jeder Frontseite hat das Telefon geprangert, ja, zum Schluss wird es subventioniert wie verrückt, ja, und die Leute wollten es nicht, ja, das hat natürlich viele Gründe, ganz klar, aber es zeigt, dass selbst Amazon mit seiner Marktmacht es nicht so einfach machen kann, ein Telefon zu Ruhm zu verhelfen oder zu Erfolg zu bringen. Das muss klar sein. Andersrum, der Chromecast verkauft sich auch ohne Amazon wie warme Semmeln, ne? wie geschnitten Brot. Ja? Also kann man vergessen. Jetzt wäre es natürlich, wenn der Andy Rubin was Tolles im Petto hat. Und dann von Amazon massiv unterstützt wird. Dann könnte vielleicht noch was werden. Also diese Spekulation ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Vielleicht wäre das sogar die einzige Möglichkeit für Andy Rubin, abseits von Apple und Google, da überhaupt Erfolg zu haben mit diesem Teil. Ne? Mal sehen. Wir dürfen gespannt sein. Also auf jeden Fall so nach den vielen Presseberichten zu urteilen, hat da auf jeden Fall schon mal für ein Augenbrauen hochziehen gesorgt, ja. Und das ist in der milliardenschweren Branche eigentlich auch schon ein Achtungserfolg. Dann hat der Alexander geschrieben, weil mein Android kaputt ist, muss ich vorübergehend den Uncast über ein iPhone hören. Also ich schick dir gerne noch ein Fläschchen Weihwasser oder so, ne? Dann kannst du damit hantieren. oder ich weiß nicht, vielleicht brauchst du auch einen Exorzisten oder sowas mit dem iPhone, ja? Das ist also mein herzliches Beileid. Ja, aber er schreibt weiter, nur blöd, dass dieses kein Ogvorbis unterstützt. Armes Apple. Lustigerweise kann ich aber die Wiedergabe über Pocket Casts direkt an Chromecast-fähige Geräte senden, die Ogg abspielen können. So ist es. Ja, gut, dass es nochmal darauf hinweist. Das ist so Sachen, die vergisst man gern mal. Klar, natürlich könnt ihr auch die Ogvorbis-Version mit dem Apple iPhone hören, nur es geht dann eben über den Chromecast. Ja. Dort wird dann direkt gestreamt und das funktioniert dann eben auch mit dem Ogvorbis. Ja, außerdem, das hat der Matt Spike dann noch angesprochen, und zwar im App Store, also im iTunes Store, müsste eigentlich der Uncast verfügbar sein. Allerdings weiß ich nicht, wie das dort reinkommt und ob der Stream dort überhaupt funktioniert. Also wenn, dann müssten die ja den MP3-Stream dort eingetragen haben. Ne? Ah, dann hättest du dann natürlich auch nicht die Ogvorbis-Qualität. Yep. Gut, danke Alexander für den Hinweis. Man vergisst oft mal schnell, ja, dass man mit dem Chromecast auch einiges machen kann. App der Woche dann noch Miku RA Kamera. Augmented Reality mit Miku Hatsune. Ich hab's, glaube ich, schon mal in einem App-Test gehabt, wenn ich das richtig weiß. Aber ich glaube, es war nicht App der Woche, deswegen ist es jetzt App der Woche. Miku Hatsune Augmented Reality Kamera. Genau heißt es Miku AR Kamera Miku Tür. Und damit kann man die Miku Hatsune, das ist ja ein Vocaloid-Charakter, ja, ein sehr bekannter eigentlich. In Japan gibt es da ganze Fanbewegungen. Ich glaube, da wollten auch schon ein paar die heiraten. Das war ganz im Ernst. Ja. Ehrlich im Ernst. Ne? Die haben jetzt, oder da gibt es jetzt eine Kameraversion davon, ja, wo man die Miku einblenden kann in die Bilder. Ja. Also in die Kamerabilder. Und so richtig mit Schatten und so weiter, lässt sich wirklich gut machen, ja. Ihr müsst mal gucken, ob die Version noch funktioniert. Es gibt einige Einschränkungen, weil wohl die Firma zumindest mal den Download-Content eingestellt haben, ja. Ich weiß nicht, ob das noch weiter funktioniert, deswegen wäre schade. Also bei mir funktioniert es jedenfalls noch, hat es noch funktioniert vor einiger Zeit. Es gibt allerdings auch schon wieder andere Kameras, da könnt ihr mal danach suchen. Es gibt auch noch Hatsune Miku AR. Auch das ist eine App, die in dem gleichen Stil arbeitet. Ja. Und als Alternative wäre das dann auch noch gut. Auf jeden Fall finde ich die Idee mal super genial, weil es einfach einen riesen Spaß macht, diese dort, also in diese eigenen Bilder reinzumachen, ja, und ich meine, wenn man ein Bild hat vom Strand, okay, aber wenn man ein Bild hat von Miku Hatsune an dem Strand, wo man sich gerade befindet, das ist ja göttlich, ne? Das ist ja göttlich. Ja, dann sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit Google Plus oben Uncast eingeben und dann findet ihr die entsprechende Seite. Die YouTube Uncast Playlist gibt es natürlich auch bei The Netcasts. Die ganzen Links und Informationen, ich lasse heute mal ein paar drin, weil sie wichtig sind. Findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com, wie immer die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com, sonst landet ihr woanders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!